Deutschlandfunk, Blick in die Wochenpresse. Am Mikrofon Christian Fischer. Jetzt zieht er also durch die Lande. Gerhard Schröder hat seinen Wahlkampftruck früher als geplant gesattelt. Was hat diese fast panikartige Reaktion verursacht? Die Liste der möglichen Gründe ist lang. Schlechte Umfrageergebnisse, jüngste Skandalgeschichten von Hunzinger bis Bonusmeilen. Es läuft wahrlich nicht gut, das Projekt Wiederwahl. Erschwerend kommt laut Matthias Giert im Rheinischen Merkur hinzu, dass nun auch die PDS erste Konsequenzen ziehen musste. Den jüngsten Nadelstich dürfte dem SPD-Vorsitzenden der plötzliche Abgang von Gregor Gysi versetzt haben. Eine wie auch immer gestaltete und nach wie vor vehement bestrittene Einbindung in die PDS rückt so in weite Ferne. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass die SED-Nachfolgepartei an der 5%-Hürde scheitert. Damit wäre für Schröder aber auch eine rot-grüne Mehrheit rechnerisch so gut wie ausgeschlossen. Auch Thoralf Staudt sieht in der Zeit keine rosige Zukunft für die PDS. Für die Partei des demokratischen Sozialismus war keiner ihrer Politiker wichtiger als Gregor Gysi. In der Vergangenheit waren Reformen in der PDS häufig nur durchsetzbar, weil Gysi, mal offen, mal verdeckt, mit Rücktritt drohte. Womit aber wollen die Reformer künftig drohen? Mit dem Rücktritt von Gabi Zimmer, der Spitzenkandidatin der PDS, können sie es jedenfalls nicht. Hartmut Kühne charakterisiert im Rheinischen Merkur die unbekannte Frau. Bei Presseauftritten gibt sie mit verkniffenem Mund ihre Erklärungen ab, mit wenig Überzeugungskraft und meist in einer gestelzten Sprache. Gabi Zimmer erwärmt allenfalls in kleinen Runden die Herzen ihrer Anhänger. Ohnehin ist sie keine große Rednerin. Jenseits aller Inhalte unterscheidet sie sich von Gysi vor allem in ihrer Freudlosigkeit. Ja, irgendwie erinnert sie sogar an die Tristesse der DDR. Davon können auch die modische Kurzhaarfrisur und die bunten Kostüme nicht ablenken. Doch in der Berichterstattung bestimmen natürlich die anderen Parteien den Wahlkampf. Und der wird, laut Michael Naumann in der Zeit, immer mehr zur peinlichen Posse. Es lag ja am Vitaminmangel des bisherigen Wahlkampfs, dass läppische Geschichten das öffentliche Streitvakuum füllten. Rudolf Scharpings Anzugrechnungen, Cem Özdemirs Darlehen, Gregor Gysis, Rezzo Schlauchs und anderer Abgeordneter Bonusmeilen. Das waren Boulevardsensationen, wie gemacht für das Land der ausgeprägten Neidkultur. Und darf man Kohls Ehrenwortmillionen in dieser Posse der gespielten Empörung überhaupt noch erwähnen? Oder überschreitet das bereits die moralische Verjährungsfrist? Auch in der Schweiz, genauer in der Weltwoche aus Zürich, blickt man eher irritiert und belustigt auf die deutschen Affären und Christoph Seils stellt fest: Es ist ein bigotter Streit um großzügige Privilegien und kleine Schummeleien. Deshalb fragt er sich: Haben Deutschlands Politiker das überhaupt nötig? Verdienen sie denn nicht genug? Und haben sie jeglichen Bezug zur Realität verloren? Auch die Antwort bleibt Seils nicht schuldig. Morgens in Frankfurt, mittags in Hamburg, abends in Berlin. Mal dienstlich, mal im Auftrag der Partei, mal geschäftlich, gelegentlich auch privat. Bundestagsabgeordnete sind so wichtig, die müssen überall dabei sein. Wer hat da schon Zeit, sich um die korrekte Abrechnung der Bonusmeilen zu kümmern? In diesen munteren Reigen der Vorwürfe hat sich mit SPD-Generalsekretär Franz Müntefering nun auch die Journalistenschelte hinzugesellt, doch den Nutzen seiner Intervention gegen die Bild-Zeitung bezweifelt, neben den Chefredakteuren zahlreicher deutscher Zeitungen und Magazine, auch Regine Biegel im Rheinischen Merkur. Was lässt gerade die SPD, die Partei mit dem größten Medienbesitz, so hysterisch reagieren? Bangt sie etwa um ihren publizistischen Einfluss? Müntefering ahnt es schon. Am Ende der Marktschreierei wird sein politischer Schaden größer sein als der juristische Nutzen. In die gleiche Kerbe schlägt Georg Fülbert im Freitag, wenn er sich über die plötzliche Abneigung der SPD gegenüber der Bild-Zeitung wundert. Generalsekretär Müntefering erklärt, die Bild-Zeitung betreibe mit ihren Meldungen über Bonusmeilen Wahlkampf für CDU, CSU und FDP. Was macht er, indem er das sagt? Wahlkampf. Die SPD hat ihrerseits die Nähe zur Bild nie gescheut. Im Jugoslawienkrieg ließ sich Schröder von ihr feiern. Wenn SPD und Grüne nun über deren Missgunst klagen, betragen sie sich ein bisschen wie abgewiesene Liebhaber. Es wird politisches Theater gespielt, das sich auch nicht recht mit der ernsten außenpolitischen Lage in Einklang bringen lässt. Doch auch wenn einmal nicht von Bonusmeilen die Rede ist, fällt es schwer, einen klaren politischen Kurs der Kandidaten zu erkennen. Edmund Stoibers überraschende Profillosigkeit ist viel beschrieben. Den alten bayerischen Europakritiker in seiner neuen Rolle stellt etwa Robin Mischra im Rheinischen Merkur vor. Wie hält es Edmund Stoiber wirklich mit Europa? Als er vor einigen Wochen Brüssel besuchte, ließ er sich vernehmen, Deutschland müsse ein Motor der europäischen Integration sein. Töne in rosa-rot, passend zum Ambiente des Besuchs. Altrosa ist der Teppich im Büro des Konventspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing. Rosafarben auch das Sofa, auf dem Romano Prodi seinem Gast aus Deutschland einen Platz anbietet. Beim abendlichen Gespräch mit Journalisten zeigt sich Stoiber geradezu Europa begeistert. Bei aller Anpassung, die zum Wahlslogan geadelte Kantigkeit des Unionskandidaten stellte er auch bei einigen seiner Auslandsbesuche unter Beweis. Da zeigte sich das unglückliche Händchen des Edmund Stoiber bei der Auswahl seiner Mitbringsel. Robin Mischra weiter. Wenig Glück mit der Symbolik hatte der Kanzlerkandidat der Union bei der Auswahl der Präsente. In Bayern gefertigte Porzellantiere. Dem amerikanischen Präsidenten überreichte Stoiber einen weißen Elefanten. White Elephant ist im Englischen die Bezeichnung für ein überflüssiges Geschenk. Nach Paris hatte Stoiber einen Löwen aus Porzellan mitgebracht. Ein Pariser Politiker witterte sofort einen Zusammenhang zum deutsch-französischen Verhältnis. Fragil, flüsterte er, zerbrechlich. Nichtsdestoweniger steht der Herausforderer ja momentan ganz gut da, trotz aller Ecken und Kanten. Die CDU führt sämtliche Umfrageergebnisse konkurrenzlos an. Für die SPD käme da ein vom nahenden Wahldebakel ablenkendes Ereignis, zum Beispiel der Krieg im Irak, nicht ganz ungelegen, wie Matthias Nass in der Zeit mutmaßt. Denn die Zeichen scheinen auf Krieg zu stehen. Seit Jahresbeginn lässt Präsident Bush die strategische Erdölreserve der USA um 150.000 Barrel pro Tag aufstocken, damit bei einem Angriff auf den Irak nicht der Ölpreis in die Höhe schießt. Nein, die Kriegsgefahr im Mittleren Osten ist keine Erfindung verzweifelter SPD-Wahlkampfstrategen, auch wenn die Angst vor der Niederlage die Sorge um den Frieden erkennbar beflügelt. Über Krieg oder Frieden macht sich auch Friedrich Mielke im Rheinischen Merkur Gedanken. Er analysiert, jenseits allen Wahlkampfgeplänkels, die Gefahren eines Krieges gegen den Irak. Die USA und Israel sind sich einig. Saddam Hussein darf keine Atombombe besitzen. Er muss beseitigt werden, bevor es zu spät ist. Ein Krieg gegen den Irak wird jedoch schwieriger, aufwendiger und verlustreicher als gegen die Taliban. Saddam sitzt fest im Sattel. Hauptthema der Blätter ist und bleibt momentan jedoch der Wahlkampf. Michael Naumann glaubt in der Zeit, die Strategie Gerhard Schröders erkannt zu haben. Ein bisschen Antiglobalismus für die Altlinke, ein bisschen Populismus für die Menschen aus Passau und Wanne-Eickel und viel Kanzlercharme für die weibliche Wählermehrheit. Dem steht, laut Naumann, ein Kandidat der Beliebigkeit namens Stoiber gegenüber, der eigentlich keine Vorschläge hat, zumindest keine finanzierbaren. Rundgeschliffen wie ein Kieselstein vom Grund der Isar kündigt er an, nichts an dem zu ändern, was Rot-Grün nach 16 Jahren Kohl vorgefunden hatte. Wollte er die Gesetzesvorschläge seines Schattenkabinetts finanzieren, müsste er allerdings die Mehrwertsteuer erhöhen. Gleichzeitig verspricht der Kandidat Staatsquote, Spitzensteuersatz und Sozialversicherungsbeiträge unter 40% zu senken. Aber nur im Traum, wie Finanzminister Karl Valentin zu sagen pflegte. Letztlich bleibt es aber, wie die Zeit titelt. Das Scheingefecht. Dabei könnten Schröders letzter Trumpf die Hartz-Vorschläge sein, die Elisabeth Nia in der Zeit unter der Zeile »Besser als alle Reformen seit 1998, aber nicht gut genug« unter die Lupe nimmt. Trotz des Gezerres der vergangenen Wochen enthält das Konzept etliche Ideen, die dem Arbeitsmarkt weiterhelfen können. Vor allem die Ausweitung der Zeitarbeit. Doch ihr ursprüngliches Anliegen hat die Kommission fast aus den Augen verloren. Eigentlich sollte sie die Effizienz der Arbeitsämter verbessern. Die Wahl scheint gelaufen zu sein. So fragt sich Jan Ross in der Zeit auch schon einmal vorsorglich, was denn den Außenminister Wolfgang Schäuble von einem Außenminister Joschka Fischer unterscheiden würde. Nicht so viel, wie man denken sollte, ist seine Antwort. Fischer wie Schäuble stehen dem Publikum nicht als glatte Funktionäre vor Augen, sondern als Politiker mit einem Schicksal. Wenn es stimmt, dass Joschka Fischer für die deutsche Öffentlichkeit eine Art Erzieher zur Außenpolitik ist, dann sind auch Wolfgang Schäuble pädagogische Absichten nicht völlig fremd. Er spricht von der schädlichen Introvertiertheit des Landes, einem Hang zur Nabelschau, der nur zu gut zur allgemeinen Bequemlichkeit und Reformunlust passe. Der etwas harte Ton dabei, der Affekt gegen die Wehleidigkeit ist Schäuble pur. So würde Fischer nicht reden. Aber die Idee einer Öffnung der Bundesrepublik zu weiteren Horizonten verbindet sie immerhin.